Deutschlandfunk. Kommentar. Die muslimische Religionspädagogin Lamia Kador hat sich aus Sicherheitsgründen vom Schuldienst beurlauben lassen. Sie unterrichtet Islamkunde an einer Hauptschule. Seit dem Erscheinen ihres Buches über die Integration von Flüchtlingen erhält sie Morddrohungen und Hassbriefe, vor allem aus dem rechten Spektrum. Das ist Psychoterror von rechts, meint Rainer Burchardt in seinem Kommentar. Natürlich, das alles ist nicht neu, aber deshalb allemal nicht weniger erschreckend und skandalös. Zumal Lamia Kador den Mut hat, mit deutlichen Worten ihre ganz persönliche Betroffenheit zu schildern. Und darüber hinaus faktisch uns alle auffordert, endlich etwas gegen den offenbar immer besser vernetzten und organisierten Hass gegen Ausländer und den damit verbundenen Rassismus zu tun. Ein längst überfälliger Weckruf. Frau Kador, in Aalen geboren, also eine Deutsche mit syrischer Abstammung, hat als Autorin eines Buches eine Bringschuld der deutschen Gesellschaft in Sachen Integration gefordert. Und sie ist daraufhin mit einem regelrechten Shitstorm im Internet überzogen worden. Dass dabei sehr oft die Schreiber sogar ihre Klarnamen verwenden, zeigt, in welch einem vermeintlich sicheren öffentlichen Raum des Psychoterrors sie sich wähnen. Diese Leute, so sagt Kador, seien völlig enthemmt, drohten ihr Vergasung an oder dass man sie nachts abholen werde. Dabei würden deren Drohungen von den deutschen Sicherheitsbehörden nach Kadors Eindruck weniger ernst genommen als ähnliche Provokationen aus der Islamistenszene. Im Münchner NSU-Prozess hat die Angeklagte Schäpe heute das erste Mal, wenn auch nur kurz, gesprochen und ihre jetzt angeblich überwundene Verbundenheit zur Nazi-Szene bereut. Nur eine Erinnerung in diesem Zusammenhang an das großflächige Versagen der Sicherheitsorgane beim jahrelangen Morden der NSU-Bande. Heute ist zudem der 75. Jahrestag des Nazi-Massakers an mehr als 30.000 Juden im ukrainischen Babi Yar. Alles schon vergessen und bedeutungslos im Lager dumpfen Teutonentums? Auch die von einigen Medien betriebene Stimmungsmache gehört zu dem beschämenden Gesamtbild, das nicht nur, aber auch Deutschland im Jahre 2016 wachrütteln sollte. Dieser Weckruf einer vom Psychoterror in die Verzweiflung getriebenen Muslimin darf nicht ungehört verhallen.